Funkkolleg Musikgeschichte. 9. Kollegstunde, der Streit um die italienische und die französische Oper um 1700. Autor Professor Dr. Wilhelm Seidel. Im Jahre 1698 bereiste ein Franzose, der Abbé und Doktor der Sorbonne, François Ragnet, im Gefolge des Kardinals von Bouillon, Italien. Dabei lernte Ragnet, der die Neffen des Kardinals zu erziehen und mit der Kunst Italiens vertraut zu machen hatte, die italienische Oper kennen. Ragnet war an die Musik, die ihm da von den Opernbühnen entgegenkam, offensichtlich nicht gewöhnt. Er hatte, als er nach Italien kam, im Wesentlichen wohl nur die Musik seiner Landsleute im Ohr. Die Musik vor allem der jungen, kaum 30 Jahre alten französischen Oper. In Italien traf er auf eine Kunstgattung, die nunmehr schon ein Jahrhundert alt war. Ihre Klangschönheit, Kunsthaftigkeit und Ausdruckskraft hat den Franzosen bezaubert. Dies lässt sich noch heute leicht erklären. Ragnet erlebte die italienische Oper im Vergleich mit der französischen. Im Zentrum der heimischen französischen Oper stand nicht die Musik, sondern das Drama, in der Regel eine ziemlich regelmäßig gebaute fünfaktige Tragödie. Die Musik hatte an ihrer Darstellung einen wichtigen, ja den entscheidenden Anteil. Sie hatte das Drama wirkungsvoll, rührend und prachtvoll in Szene zu setzen. Aber Raum, sich frei, ohne Rücksicht auf die Tragödie zu entfalten, hatte sie kaum. Dies war anders in Italien. Hier war das Drama nebensächlich. Hier triumphierte die Musik in kunstvollen Instrumental- und Vokalkompositionen. Die Kunst des Singens und Spielens stand in hoher Blüte. Was Wunder, dass Italien dem Franzosen als das Heimatland der Musik und die italienische Oper als der Inbegriff eines musikalischen Vergnügens vorkamen. Was da gegeneinander stand, lässt sich schon ahnen, wenn man nur in die Ouvertüren hineinhört, mit denen die beiden Nationen ihre Opern eröffnet haben. Da ist einerseits die französische Ouvertüre. Sie besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist langsam und hat das Gehabe eines gravitätischen, höfischen Eröffnungszeremoniells. Der zweite Teil ist schnell. Er beginnt wie eine Fuge. Sein Charakter ist heiter und beschwingt. Am Ende kehrt der gravitätische Duktus des Anfangs wieder. Die Ouvertüre zu Alceste von Jean-Baptiste Lully, dem Hofkomponisten und Musikdirektor Ludwigs XIV. Aus dem Jahr 1674, ist dafür ein Beispiel. Die italienische Ouvertüre ist ebenfalls dreiteilig. Sie aber beginnt und endet mit einem geschwinden Stück. Die Ouvertüre zu der opernhaften Serenade Il Giardino di Amore von Alessandro Scarlatti die vermutlich kurz nach 1700 entstanden ist, fängt mit einem großen, glänzenden Allegro in D-Dur an. Es ist im modernen, konzertierenden Stil komponiert. Dem Streichorchester, dem sogenannten Tutti, treten eine solistisch besetzte Instrumentengruppe, ein Concertino aus zwei Violinen und Generalbass, sowie eine Solotrompete entgegen. Die Solisten konzertieren, dialogisieren gleichsam miteinander und mit dem Tutti. Der zweite Teil ist langsam, kurz und still. Die Trompete schweigt gänzlich. Der Satz beginnt in H-Moll. Anfangs erklingen im Concertino der Streicher Klagegesten. Am Ende versinkt der Satz in einer gestaltarmen Akkordfolge, die abgelegene Dissonanzen berührt. Eine Vorahnung gewiss des Liebesschmerzes, der das folgende Spiel durchzieht. Der Schlussteil ist wiederum schnell. Die Solotrompete eröffnet ihn mit einer fröhlichen Fanfarenmelodie. Sie hat die leichte, lebhafte, freudige Bewegung des Dreiachteltaktes. Hören Sie die Ouvertüre zu Il Giardino di Amore von Scarlatti. Thank you. Als Ragnet wieder nach Paris zurückgekehrt war, behielt er seine Begeisterung für die italienische Musik nicht für sich, sondern bekundete sie öffentlich. Er publizierte 1702 die Parallèle des Italiens et de François, einen Vergleich der Italiener mit den Franzosen in dem, was die Musik und die Opern angeht. Ragnets Schrift erregte Aufsehen. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte trat ein philosophisch gebildeter Musikliebhaber an die Öffentlichkeit, um ein Geschmacksurteil, seine Vorliebe für die italienische Musik, ausführlich zu rechtfertigen. Sein Buch fand Resonanz. Es steht am Beginn der ersten großen kunstkritischen Diskussion über musikalische Stile und Werke. Ragnets Schrift wirkte weit über den musikgeschichtlichen Kreis hinaus, aus dem sie hervorging. Man übersetzte sie ins Deutsche. Man erinnerte sich ihrer Methode und ihrer Argumente in Frankreich und Deutschland noch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung, zu Zeiten, als die italienische Musik, die sie so enthusiastisch feiert, längst vergessen war. Ragnet brachte seine Beobachtungen und Gedanken in die Form einer Parallele. Die Parallele, der Vergleich, war seinerzeit eine gängige und aktuelle literarische Form. In den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts hatte sie der berühmte Philosoph Charles Perrault verwandt, um die antiken Wissenschaften und Künste mit denen seiner Gegenwart, mit denen also der Ära Ludwigs des 14. zu vergleichen. Die Parallele ist ein strittiger Vergleich. Sie zielt darauf, am Ende ein Werturteil über ihre Gegenstände zu fällen und zu begründen. Perrault zog aus seiner Parallele den Schluss, das Zeitalter Ludwigs des 14. übertreffe, wenn man auf die Gesamtheit der Wissenschaften und Künste schaue, die Antike. Seine Schrift begründet mit die hohe Meinung, die das Zeitalter Ludwigs des 14. über sich hegte. Dabei spielen die musikalischen Errungenschaften der Neuzeit, vor allem die Oper, eine bedeutsame Rolle. Ragnet folgt offensichtlich der Methode Perrault. Er legt seine Parallele so an, dass am Ende die Überlegenheit der italienischen über die französische Musik unabweisbar scheint. An seiner Vorliebe für den italienischen Stil lässt Ragnet keinen Zweifel, aber er übersieht nicht, dass in einigen Stücken die Kunst der Franzosen der Italiener überlegen ist. So erkennt Ragnet, dass die Opernbücher der Franzosen sehr viel ordentlicher und folgerichtiger sind als die der Italiener. Ragnets Kritik der italienischen Operndramen gibt ein anschauliches Bild vom italienischen Opernbetrieb des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Unsere Theaterstücke stehen bei weitem über denen der Italiener. Die französischen Stücke, sind regelmäßig und in sich zusammenhängend. Würden sie ohne Gesang allein deklamiert, so gefielen sie ebenso wie andere Theaterstücke, die nicht gesungen werden. Was ist sinnvoller als die Dialoge, die sich darin finden? Dagegen sind die italienischen Opern erbärmliche Flickwerke, ohne Zusammenhang, ohne Folgerichtigkeit, ohne Intrige. Alle Szenen bestehen aus einem gewöhnlichen Dialog oder Monolog. Und daran hängen sie eine ihrer so schönen Arien und schließen damit die Szene. Diese Arien sind oft ganz selbstständige Stücke, die nicht zum Bestand des Dramas gehören und von anderen Poeten verfertigt worden sind. Wenn ein Opernunternehmer seine Truppe in einer Stadt versammelt hat, dann wählt er zum Gegenstand seiner Oper das Stück, das ihm gefällt. Camillus, Themistokles, Xerxes und so fort. Dieses Stück aber ist nicht mehr als ein Vorwurf. Diesen staffiert er mit den schönsten Arien aus, die die Musiker seiner Truppe beherrschen. Denn diese schönen Arien werden allen Sätteln gerecht. Sie bestehen in Liebeserklärungen, Ausbrüchen unglücklicher Liebhaberinnen, Bekundungen der Treue und der Eifersucht, übergroßen Schmerzes, des Zorns und der Verzweiflung. Es ist offensichtlich, hier urteilt ein Augen- und Ohrenzeuge. Ragnets Urteil erwächst nicht aus dem Studium der Opernbücher und Partituren, sondern der Erfahrung des Hörers und Zuschauers. Ragnet spricht nur darüber, wie die Operntruppen mit den Werken umgehen, davon also, was sie auf die Bühne bringen. Und die scheint aufs Ganze gesehen kurios gewesen zu sein. Jedenfalls war es weit von dem entfernt, was der Franzose unter einem ordentlichen und zusammenhängenden musikalischen Drama verstand. Es widersprach allen Regeln der antiken und seinerzeit modernen französischen Dramatik. Den Vergleich mit einer französischen Oper von Lully oder gar mit einem klassischen Drama von Corneille konnten die Handlungen der italienischen Opern, die Ragnet gesehen hatte, nicht bestehen. Hinzu kam, dass die Italiener die gewöhnlichen Teile der Opernhandlung, die Dialoge und Monologe, in einem schlichten Sprechgesang, dem Rezitativ, vortrugen. Hören wir das erste kleine Rezitativ der Venus aus Scarlattis Giardino di Amore. Venus bat in der vorausgehenden Arie, der ersten des Stücks, die Wälder vergebens ihr zu sagen, wo Adonis ihr schöner Geliebter sei. In dem nun folgenden Rezitativ klagt sie die unbarmherzigen Wälder und die flüchtigen Lüfte an, ihre Frage nicht zu beantworten. Scarlatti komponiert die Verse im Stil des italienischen Rezitativs. Dieser Stil kam Ragnet und gewiss nicht nur ihm gar zu einfach und einförmig vor. Er vermisste darin vor allem Gesang. Die Italiener, schrieb er, täten in ihrem Rezitativ nichts anderes als sprechen. Es gäbe darin nahezu keine gesangliche Bewegung. Hören Sie also das Rezitativ der Venus. Ma voi non rispondete, idel vago idol mio, celando i bei sembianti, ben conosco che siete troppo spietati avare. Dunque, aure voi bel dite, ma voi pronti leggere per non udire il pianger mio. Fuggite! Das französische Rezitativ bietet, was Ragnet erwartet. Es ist mannigfaltig und gesanglich, es vereint den schlichten Sprechgesang mit dem pathetischen, durchgebildeten Gesang. Eine Szene aus Lullis Alceste mag dies verdeutlichen. Die Situation ist nicht einfach, Herkules hat Alceste aus der Gewalt des Verräters Lycomet befreit und ihrem Bräutigam Admet zugeführt. Dankbar lädt Alceste ihren Retter zum Hochzeitsfest. Dieser aber schlägt ihre Bitte aus, denn er liebt insgeheim Alceste und fürchtet, wenn er bliebe, seine Selbstbeherrschung zu verlieren. Die Szene beginnt mit einem kurzen dreistimmigen Ritornell. Man weiß, dass Lully die Deklamation der Schauspieler studiert hat. Sein Rezitativ formt daraus die gesangliche Gebärde. Unser Beispiel beginnt mit einem weit ausgreifenden und weich einlenkenden Gestus edler Großherzigkeit. Die letzte Rede der Alceste, es ist euer siegreicher Mut, c'est votre valeur triomphale, fängt mit einem glänzenden, alles übersteigenden Gestus des Triumphes an. Gleich darauf, dort wo Alceste von der süßen Ruhe spricht, die dem Sieg folgen würde, verlässt Lully die Tonart G-Dur, den hellen Ton des Sieges, und geht in einer sanften Wendung nach A-Moll, in einen dunkleren, stilleren Ton. Die bedeutsame Szene eint und gliedert Lully durch ein Mittel, das dem italienischen Rezitativ ganz fremd ist. Er bringt die Mahnung des Herkules, hütet euch wohl, mich aufzuhalten, gardez-vous bien de m'arrêter, dreimal an, als wäre sie ein Refrain. Also, im Vergleich mit dem trockenen italienischen Rezitativ, eine überaus reiche, bewegte, musikalisch durchgebildete Deklamation. Es ist schon verständlich, dass Ragnet, der Liebhaber der italienischen Musik, einräumt: Es ist wahr, unser Rezitativ ist sehr viel schöner als das der Italiener. Lully, Alceste, zweiter Akt, sechste Szene. Cette aimable princesse, ce don de votre main serait encore plus doux. Allez, allez la rendre à son heureuse époux. Pour tes envies, la guerre cesse. Seigneur, pourquoi me laissez-vous que nous vos soins vous pressent? Vous n'avez rien à redouter. Je vais chercher ailleurs des tyrans en bonté. Une d'une amitié pressante Die Armseligkeit der dramatischen Vorwürfe und die Einförmigkeit des Rezitativs haben offensichtlich Ragnés Vergnügen an den italienischen Opern nicht wesentlich geschmälert. Zu sehr hat ihn die Gesangskunst der italienischen Sängerinnen und Sänger entzückt und zu sehr hat er die Schönheit der italienischen Arien bewundert. Um ihretwillen, so scheint es, nahm er die Unzulänglichkeiten der Dramen und die Mängel ihrer Darbietung klaglos in Kauf. Keine Frage hat Ragnés so eindringlich verfolgt wie die nach dem Grund des Glanzes, den die italienische Musik verbreitet. Vieles, so schien es ihm, muss zusammenkommen, um das Wunder zu vollbringen, das die italienische Musik und vor allem die italienische Arie ist. Genie und eine hochkultivierte musikalische Erziehung. Die Natur, glaubte er, hat die Italiener über alle Maßen reich begabt. Schon in ihrer Sprache vernahm er Musik. Und unendlich viel größer und reicher kam ihm das Genie, die Begabung der Italiener für die Musik vor, als das seiner Landsleute. Das Genie der Italiener erschien ihm außerordentlich und unerschöpflich, das der Franzosen gerade mittelmäßig. Und diesen Unterschied der Begabung sah er durch den Unterschied der musikalischen Ausbildung verschärft. Denn die Italiener, so konnte er beobachten, bilden ihre hohe Begabung lange und sorgfältig bis zur Vollkommenheit aus, während die Franzosen gerade das Nötige dafür tun. Die Musik ist in Italien ganz und gar alltäglich. Die Italiener singen von der Wiege an. Sie singen täglich, sie singen überall. Nirgends versteht man sich infolgedessen auf die Musik so, wie man sich in Italien darauf versteht. Und es gibt keinen Anlass, darüber verwundert zu sein, denn die Italiener lernen sie, wie wir das Lesen lernen. Ragnés glaubte, von der musikalischen Begabung der Völker auf ihren musikalischen Geschmack und den Stil ihrer Kompositionen schließen zu können. Eine mittelmäßige Begabung, wie sie den Franzosen zuteil geworden ist, befähigt demnach nur zu mittelmäßigem. Infolgedessen ist alles, was die Franzosen an musikalischem hervorbringen, gewöhnlich, begrenzt, maßvoll und regelmäßig. Eine überquellende Begabung, wie sie den Italienern zuteil geworden ist, befähigt dagegen zu außerordentlichem. Infolgedessen sind die Kompositionen der Italiener außergewöhnlich, maßlos und unregelmäßig. Die Franzosen müssen sich ängstlich an die Regeln halten, die Italiener können sich kühn davon lösen und ihnen frei gegenübertreten. Nirgends drückt sich der Unterschied der Nationen deutlicher aus als in ihren Gesangsstücken, in der italienischen Arie und dem französischen Air. Die italienischen Arien sind kühner als die französischen Airs. Der Ausdruckscharakter wird weiter herausgetrieben, sowohl ins Zärtliche als ins Lebhafte. Die Franzosen suchen in ihren Airs allemal das Sanfte, das Fassliche, das Fließende, den Zusammenhang. Alles ist darin immer im gleichen Ton. Und wenn man einmal etwas darin verändert, dann macht man es mit Vorbereitungen und sanften Übergängen, die denn eher so natürlich und so einheitlich erscheinen lassen, als gäbe es darin gar keine Veränderung. Es gibt darin nichts Stolzes und nichts Gewagtes. Alles ist hier gleichmäßig und einheitlich. Hören wir einen französischen Air und eine italienische Arie. Zunächst einen Air aus Lullys Alceste. Er ist ein Teil der Szene, die Cephise, die Dienerin der Alceste, zwischen ihren rivalisierenden Freunden, dem finsteren Straton, und dem freundlichen Lichat zeigt. Zephis beklagt sich über das finstere Gesicht, das Straton am Hochzeitstag ihrer Herrin mache. Straton verbirgt den Grund dafür nicht. Er ist unglücklich, weil er glaubt, Zephis liebe nicht ihn, sondern den liebenswürdigeren Lichat. Darauf antwortet das Mädchen mit der Sentenz, ein finsteres Gesicht befördert die Liebe nicht. Die Szene beginnt mit einem kleinen Ritornell. Die kurze Wechselrede zwischen Zephis und Straton setzt Lully im Stil des Rezitativs. Erst die triviale Sentenz der Zephis fasst er in der Form eines Er. Der Er steht dem Lied näher als der Arie. Er ist kurz und besteht aus ein paar liedhaft gebundenen, syllabisch deklamierenden Melodiezeilen. Wie gewöhnlich, so werden auch in unserem Beispiel die beiden Schlusszeilen wiederholt. Das rundet die Form ab. Der Bass ist schlicht das Fundament der Harmonie. Er schreitet in einfachen, klaren Schritten fort. Eine eigene Gestalt bildet er nicht aus. Da nun einerseits das französische Rezitativ melodische Momente einschließt und andererseits der französische eher eng an die Deklamation der Verse gebunden ist, hebt sich der gebundene Gesang nicht allzu weit über das Rezitativ. Das kommt der Einheit der dramatischen Abschnitte, vor allem der Einheit der Szene zugute. Je ne suis pas du nombre des amants qui sont ganz anders die italienische Arie aus dem Giardino di Amore von Scarlatti. Venus sucht den geliebten Adonis. Sie fleht die Wälder an, ihr zu sagen, wo der Geliebte ist, die Wälder aber schweigen. Obwohl das italienische Gedicht kaum länger als das französische ist, beansprucht die italienische Komposition sehr viel mehr Zeit als die französische. Dabei komponiert Scarlatti, an italienischen Gebräuchen gemessen, eine Arie durchaus gewöhnlichen Formats. Und gewöhnlich wie das Format ist die Form. Scarlatti komponiert hier, wie durchweg, eine sogenannte da capo-Arie. Sie besteht aus drei Teilen. Diese Teile folgen einander im Sinne des Schemas A, B, A. Poesie und Musik des ersten und letzten Teils, A, sind gleich. In der Arie, die hier beschrieben wird, werden darin jeweils die beiden ersten Verse vertont. Der zweite Teil, B, unterscheidet sich von den Rahmenteilen. Er fasst in neuer Musik die übrigen drei Verse. Im Gegensatz zum Air Lullis hat die Arie Scarlattis ein deutliches musikalisches Profil. Scarlatti verwirklicht darin eine ganze Reihe kompositorischer Ideen. Er bindet den Bass an ein markantes rhythmisches Motiv. Das Vorspiel schon führt es ein. Die Singstimme tritt dem Bass frei gegenüber, besonders deutlich zu Beginn der Arie, in den feierlichen Anreden »Care selve amati aurori«. Die Pausen des Gesangsparts werden durch Einwürfe der Streicher überbrückt. Zwei konzertierende Violinen begleiten die letzten Phrasen der Gesangsstimme. Der Gesangspart selbst wird durch große Melismen ornamentiert und ins Pathetische gehoben. Die Melismen betonen letztlich die Bitte, rispondete, antwortet. Thank you. Kühn ist nicht nur die Kompositionsweise der Italiener, kühn sind auch die musikalischen Ausdruckscharaktere, die sie damit fühlbar machen. Wie die Italiener sehr viel lebhafter sind als die Franzosen, so sind sie auch sehr viel empfindlicher als diese für die Leidenschaften und drücken sie sehr viel lebendiger in ihren Werken aus. Wenn eine Symphonie, ein Instrumentalstück oder auch nur eine instrumentale Einleitung einer Arie zu machen ist, das den Sturm oder die Wut ausdrückt, so prägen sie den Charakter ihren Arien so tief ein, dass die Wirklichkeit oft nicht stärker als sie auf die Seele wirkt. Alles daran ist lebhaft, so scharf, so durchdringend, stürmisch und heftig, dass die Fantasie, die Sinne, die Seele und sogar der Körper gleichsam davon hingerissen werden. Zu den hinreißenden Prunkstücken der italienischen Oper zählen die Trompetenarien. Hier konzertiert die Singstimme mit einer Trompete. Ein solches Stück findet sich am Ende des Giardino di Amore, vor dem Schlussduett. Das Wort, an dem sich die Fantasie des Komponisten entzündet, ist Battaglia, die Schlacht. Das Gedicht handelt vom Liebeskrieg, den Amor gegen die Liebesflüchtigen führt. Das musikalische Sinnbild des Kriegs ist die Trompete. Die Komposition stellt die Heftigkeit vor, mit der Amor seine Gegner straft. Enthusiastischer noch als die Arien hat Ragné die italienischen Kompositionen für zwei oder mehr Stimmen gepriesen. Er liebte sie um der Kunst und Sorgfalt willen, die die Italiener darauf verwandten. Die Franzosen, so meinte er zu wissen, begnügten sich damit, die höchste Singstimme ordentlich zu bilden, die zweite Singstimme aber ordneten sie der ersten gänzlich unter. Oh, welch einen Vorteil haben die Italiener über die Franzosen in den Arien für mehrere Stimmen. Ich habe kaum Musiker in Frankreich gesehen, die nicht davon überzeugt waren, dass die Italiener es besser als die Franzosen verstünden, ein Trio zu wenden und auszuarbeiten. Bei uns hat gemeinhin die erste Oberstimme durchaus Schönheit, aber die zweite kann nichts davon annehmen, weil sie gar zu tief herabsteigt. In einem italienischen Trio sind alle drei Stimmen gleich schön, sodass man oft nicht zu sagen wüsste, welche die erste sei und das Thema hat. Man gerät in Verzückung darüber, man ist entzückt und außer sich vor Freude. Man muss bisweilen aufschreien, um sich Erleichterung zu verschaffen. Hören wir das Schlussstück des Giardino di Amore von Scarlatti. Venus und Adonis sind endlich vereint und genießen den glücklichen Augenblick. Das Duett ist symmetrisch wie eine da Capo-Arie geformt. Die beiden Singstimmen werden von zwei Violinen und dem Generalbass begleitet. Die Bewegung der Komposition ist sehr geschwind und doch kraftvoll. Aus rufartigen Motiven heraus entwickelt sich ein emphatischer Liebesgesang mit großen, überschwänglichen Melismen. Ganz anders nimmt sich das Handlungsende der Alcest aus. Das Duett der Liebenden, der Alcest und des Admet, ist eines der ergreifenden Stücke der französischen Oper. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein galt es als der edelste Ausdruck selbstloser Gattenliebe. Der Zwiegesang Lullys aber ist im Gegensatz zum Duett Scarlattis formal nicht in sich geschlossen. Es ist nur der letzte Teil der Szene, die die Opernhandlung beendet. Danach hebt das triumphale Fest an, das die Oper beschließt. Lully eröffnet die bedeutsame Szene mit einem großen, fünfstimmigen Vorspiel. Herkules hat Alcest dem Gott der Unterwelt entrissen. Aber nicht Admet zuliebe, sondern für sich selbst. Admet nämlich hatte versprochen, Herkules die Geliebte zu lassen, wenn es diesem gelingen sollte, sie ans Licht zurückzuführen. Herkules preist nun, da er den Tod überwunden und Alcest gerettet hat, das Glück, dass er sich errungen zu haben glaubt. Er sucht Alcestes Blick. Sie aber kann sich nicht von Admet lösen. Diesem Unglück entwächst der Zwiegesang. Er ist eng mit dem Rezitativ verbunden. Er wird zweimal durch rezitative Einwürfe des Herkules unterbrochen. Es lassen sich demnach drei Teile unterscheiden. Im ersten versichern sich Alcest und Admet ihre Liebe und Opferbereitschaft. Gesten des Seufzens prägen den einfachen, einmütigen Gesang. Herkules unterbricht die Liebenden und erinnert an das Versprechen Admets. Nun nehmen Alcest und Admet voneinander Abschied. Lully richtet den zweiten, ernsten und pathetischen Teil des Duetts auf den Vers aus: Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Il ne faut plus nous voir. Er bringt diesen Vers zweimal an. Das eint und gliedert die Phrase. Die Liebe, die Alcest und Admet füreinander bekunden, rührt den Gott. Er nimmt seinen Anspruch auf Alcest zurück und vereint sie mit Admet. Im Zwiegesang, der dem edlen Verzicht des Gottes folgt, loben Alcest und Admet ihren Retter in hohen, ja leidenschaftlichen Tönen. Lully betont das Wort Triumph durch ein Melisma von 6 Achteln. In einem italienischen Duett fiel es nicht auf, in einem französischen aber bezeichnet es einen musikalischen Höhepunkt. Oh, soupirer tous deux au gré de vos désirs. Est-ce ainsi qu'on me tient parole? Pardonnez mon dernier soupir d'un malheureux amour qui est faux comme vous y mort. Agnes' Parallele provoziert Widerspruch. Sie findet ihn schon 1705, wenige Jahre nach ihrem Erscheinen, in der Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise von Jean-Laurent Le Cerf de la Vieville, in einem neuen Vergleich also der italienischen mit der französischen Musik. Le Cerf de la Vieville war ebenso wenig wie Ragnet Musiker von Profession, sondern Jurist. Im Gegensatz aber zu seinem Kontrahenten war die Vorstellung Le Cerfs von dem, was Musik sei und wie sie auszusehen habe, so vollständig von der französischen Musik, namentlich von der Lully's, bestimmt, dass er Weiteres und darüber hinausgehendes nicht zu gutieren und zu respektieren vermochte. Es ist bemerkenswert und nur scheinbar paradox, dass Le Cerf die musikalischen Stile, die er parallelisiert, nicht anders charakterisiert als Ragnet. Auch er nennt den italienischen Stil kühn, außerordentlich und übertrieben und den französischen maßvoll, ordentlich und regelmäßig. Die französische Musik, schrieb er, ist sanft, leicht, fließend, gebunden, natürlich, zusammenhängend, einheitlich und gleichmäßig. Die italienische in allem das Gegenteil. Le Cerf setzt aber im Gegensatz zu Ragnet nicht auf die Kühnheit, sondern auf die Regelmäßigkeit. Diese Position prägt nicht zuletzt auch den Stil seiner Schrift. Die Parallele Ragnets ist ein enthusiastisches Plädoyer für die Kühnheit. Die Comparaison Les Cerfs ein besonnenes Resonnement zugunsten des Maßes in der Musik. Le Cerf begegnet Ragnés faszinierender Begeisterung für das Wagnis mit dem ruhigen Argument der vernünftigen Mitte, des Juste Milieu. Dabei schaut Le Cerf nicht anders als Ragnés auf die Natur. Aber im Gegensatz zu diesem nicht auf die Größe der Begabung, die die Natur den verschiedenen Nationen gegeben hat, sondern auf die Natur der Musik schlechthin. Perrault, der Kulturphilosoph, und wohl im tiefsten auch Ragnés, zählten die Künste und somit auch die Musik zu den relativen Schönheiten, zu den Dingen, die als schön nur zu gewissen Zeiten, in gewissen Ländern und unter gewissen Bedingungen anerkannt werden. Dagegen beharrt Le Cerf auf dem Gedanken, dass auch die Künste auf eine allgemeine, für alle Zeiten und Völker gültige Norm zu beziehen seien, auf die Natur, die Mutter aller Dinge, die Mutter auch der Musik. Das Natürliche aber ist, das ist ein Grundsatz der Epoche, das Einfache. Dieses Argument erlaubte es Le Cerf, den französischen Stil mit dem Begriff der natürlichen Musik zu verbinden, als artikuliere sich die Natur der Musik rein nur darin, in den Kompositionen seiner Landsleute, vor allem in Lullys schlichten, maßvollen Airs, noblen Rezitativen und schönen Tänzen. Im Vergleich damit erscheint die italienische Musik als Inbegriff des Unnatürlichen, ja Widernatürlichen. Sie ist, so Le Cerf, so weit von der reinen, ursprünglichen Natur der Musik entfernt, dass nichts mehr daran erinnert. Das Urteil des Cerfs ist durchaus moralisch gefärbt. Das zeigt in aller Deutlichkeit der Vergleich, indem er sein Urteil über die italienische und französische Musik zusammenfasst. Stellen Sie sich eine alte, aufgeputzte Kokotte vor, mit Rouge, mit Weiß und Schönheitspflästerchen bedeckt, alles dies wahrlich mit aller Sorgfalt und Geschicklichkeit angebracht, die Falten ihres Gesichts und die Fehler ihrer Gestalt durch eine ebenso großartige wie geschickte Aufmachung verbergend, lachend und grimassenschneidend auf die feinste und gesuchteste Weise, immer nach rechts und links lächelnd, das Gesicht ohne Unterlass verziehend, immer brillant, lebhaft, ohne Maß und ohne Weisheit. Gewinnende Gesichtszüge, eine unaufhörliche Lust der ganzen Welt zu gefallen, dies auf dem höchsten Grad des Scherzens, des Neckens, aber ohne Herz, ohne Seele, ohne Aufrichtigkeit. Das ist die italienische Musik. Stellen Sie sich andererseits eine junge Person vor, von vornehmer, aber bescheidener Haltung, von großer und schlanker Gestalt, ohne jedes Übermaß, rein, immer auf artige und saubere Weise gekleidet. Das Zurückhaltende, allzu großem Schmuck vorziehend, prächtig nur an bestimmten Tagen, lebhaft, frisch, gesund, in einer vernünftigen Körperfülle, mit schönen, natürlichen Farben, weit entfernt von allem Falschen und Geborgten, ein sanfter, einfacher, natürlicher Geist. Aber fähig zu festen und ernsthaften Dingen, gut sprechend, ohne zu verletzen und ohne allzu fortsprechen zu wollen. Ein gutes Herz, empfindlich, insoweit es angebracht ist, aber niemals unausgeglichen in der Stimmung und nur sehr selten in der Schönheit. Dies ist die französische Musik. Ragnés hat, fasziniert von der italienischen Arie, eine der Stärken der französischen Oper, fast gänzlich übergangen. Ihre großen festlichen Chor- und Tanzszenen. Le Cerf de la Vieville, der Anhänger Lullys, hebt sie hervor. Er zählt sie zu den wichtigen Teilen der Oper, zu ihren größten, prächtigsten und schönsten Momenten. Der dritte Akt der Alceste endet mit einer dieser großen Schönheiten. Das Theater zeigt ein großes Monument, das Apollo, der Gott selbst und die Musen errichtet haben. In der Mitte des Denkmals ist eine große geschlossene Nische. Sie ist bestimmt dafür, die Statue dessen aufzunehmen, der sich für den totgeweihten König Admet opfern würde. Doch findet sich keiner, der bereit ist, für ihn zu sterben. Der König erwartet den Tod. Alceste zieht sich zurück. Plötzlich kommt Bewegung ins Bild, Freuderufe ertönen. Man hört, Admet sei gerettet, noch keiner weiß durch wen. Da öffnet sich der Altar und es erscheint das Bildnis Alcestes. Es zeigt sie in eben dem Augenblick, in dem sie ihren Busen durchbohrt. Diesem Ereignis, das schrecklich und wunderbar in einem ist, folgt nun eine große rituelle Musik, deren Träger das Volk und damit der Chor ist. Diese Musik besteht aus einem Trauergesang und einer großen Totenfeier. Der Klagegesang ist eines der schönsten und ergreifendsten Stücke der Oper. Admet bricht, als er das Bild der Geliebten auf dem Altar erblickt, in den Schrei aus: Himmel, o Himmel, was sehe ich? Ciel, qu'est-ce que je vois? Diesem Gestus der Verzweiflung folgt ein edler Klagegesang. Er besteht nur in dem einen schlichten Satz: Alceste ist tot, Alceste morte. Cephis und Admet, die Menschen, die Alceste am nächsten standen, treten gleichsam als Chorführer hervor und intonieren die Klage. Das Volk stimmt ein und beendet sie. Die Klage erklingt wie ein Refrain viermal. Dazwischen berichtet Cephis, die Augenzeugin, in drei kurzen, rezitativisch gesetzten Reden über Alcestes Opfertod und über ihren vergeblichen Versuch, ihn zu verhindern. Am Ende freilich steht die Deutung der Tat. Zu Admet gewandt sagt Cephis: Untertanen, Freunde, Eltern, sie alle haben euch im Stich gelassen. Über die stärksten Rechte und zärtlichsten Bande siegt die Liebe, die sanfte Liebe. Ciel, o ciel, qu'est-ce que je vois? Sie hörten die 9. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, der Streit um die italienische und die französische Oper um 1700 von Professor Dr. Wilhelm Seidel. Das Thema der 10. Kollegstunde zwischen Schütz und Bach, Theaterstil und Kirchenmusik von Professor Dr. Arno Forchert.